sitzt allein im Restaurant auf ihrem Lieblingsplatz und wartet schon in einem Jeans Overall offen bis zum Bauchnabel. Sie liebt Kunst und Kokain und manchmal androgyne Jungs. Ich hab heute wenig Zeit, doch mit ihr fühl ich mich leicht. Sie bestellt zwei Bellinis und erzählt mir ihre Secrets. Nur so viel, dass ich weiß, oh la la, wir ticken gleich, wir ticken gleich. Sie sagt Bonjour, Chérie, weil sie kein Deutsch kennt. Sie ist so heiß, jede Frau will mit ihr durchbrennen. Ihre Lippen sind so weich und schmecken köstlich. Ich glaub, ich bin verliebt in my sexy French girlfriend. Sie sagt Bonjour, Chérie, weil sie kein Deutsch kennt. Sie ist so heiß, alle Frauen wollen mit ihr durchbrennen. Wenn sie jetzt hier, stell ich mir vor, wie sie sich anfühlt. Ich glaub, ich bin verliebt in my sexy French girlfriend. Ich bin verwirrt. Bonjour, mon amour. Oh là là, j'arrête pas de penser hier soir. Mon corps frissonne encore. J'ai hâte de te retrouver. Ce soir? Allez, dis-moi oui. Ich hab heute wenig Zeit, doch mit dir fühl ich mich leicht. Ich bestell noch zwei Bellinis und erzähl ihr meine Secrets. Nur so viel, dass sie weiß. Oh la la, wir ticken gleich. Wir ticken gleich. Sie sagt Bonjour, Chérie, weil sie kein Deutsch kennt. Sie ist so heiß, jede Frau will mit ihr durchbrennen. Ihre Lippen sind so weich und schmecken köstlich. Ich glaub, ich bin verliebt in my sexy French girlfriend. Sie sagt Bonjour, Chérie, weil sie kein Deutsch kennt.